Es ist eine ungewöhnliche Initiative, die sich da in San Francisco am nördlichen Rand des Silicon Valley gebildet hat. Sie nennt sich Zentrum für humane Technologie und gegründet wurde sie von ehemaligen Mitarbeitern von Facebook, Google sowie anderen Tech-Unternehmen. Making you angry, making you afraid. Wütend, ängstlich, das ist gut für das Geschäft von Facebook, aber nicht für die Menschen in den USA oder die Nutzer von Facebook. Roger McNamee war einer der ersten Investoren in das soziale Netzwerk. Er hat dessen Gründer Mark Zuckerberg beraten. Doch jetzt hat McNamee die Hoffnung in Facebook verloren und mit ihm andere, bekannte Tech-Manager des Silicon Valley. Zum Beispiel Justin Rosenstein, der den Gefällt-mir-Knopf erfunden hat. Ihre Verbitterung richtet sich vor allem gegen Facebook, sagt Tristan Harris, ehemaliger Google-Manager, der die neue Initiative leitet. Im Wirtschaftssender Bloomberg sagt er, "These technology companies have a larger influence on culture, elections." Diese Tech-Unternehmen haben einen großen Einfluss auf unsere Kultur, auf unser Wahlverhalten, auf die Entwicklung von Kindern. Sie sind mächtiger als nahezu jeder Politiker. Dazu benötigen wir eine Diskussion. Sie beeinflussen die Gedanken von 2 Milliarden Nutzern. Die Kritik an den mächtigen Tech-Unternehmen kommt nicht von ungefähr. Angefangen hat alles mit den Wahlen in den USA Ende 2016. Damals hatte Facebook-Chef Mark Zuckerberg eine mögliche Beeinflussung der Nutzer durch russische Propaganda zurückgewiesen und als vollkommen verrückt abgetan. In den folgenden Monaten musste Zuckerberg scheibchenweise zugeben, dass die Beeinflussung riesige Ausmaße hatte. Tristan Harris. And then them continuing to withhold and delay and defer. Sie haben Informationen zurückgehalten und verzögert. Erst hieß es, es wurden nur $100,000 für Anzeigen ausgegeben. Dann stellt sich heraus, die russische Kampagne hat 150 Millionen Menschen beeinflusst. Facebook hat es erst bei der Kongressanhörung am 1. November zugegeben. Nun will das Unternehmen alles alleine in Ordnung bringen. Man solle ihm nur vertrauen. Facebook ist nach wie vor ein Tatort. Erst kürzlich hatte Mark Benioff, Chef des Cloud-Anbieters Salesforce, gefordert, man solle Facebook behandeln wie die Tabakindustrie. Facebook mache süchtig und es schade den Menschen. Apple-Chef Tim Cook meint, er wolle nicht, dass sein Neffe soziale Netzwerke benutze. Ärzte in den USA haben vor wenigen Tagen das soziale Netzwerk aufgefordert, eine Chat-App wieder vom Markt zu nehmen, die sich an Kinder ab 6 Jahren richtet. Und Facebook-Investor Sean Parker meinte, nur Gott wisse, was den Gehirnen von Kindern angetan werde. God only knows what it's doing to our children's brains. Durch das ständige Liken und gegenseitige Erwähnen und das dauernde Teilen von Texten, Bildern und Videos erhalte das menschliche Gehirn eine Art Dopaminkick, sagt Parker. Der Nutzer kontrolliere ständig seinen Facebook-Feed. Genau das hätten die Programmierer im Sinn gehabt. Ihnen gehe es einzig darum, die Nutzer ständig in dem Netzwerk zu halten. Die Initiative für menschenfreundliche Technologie will jetzt eine Website starten. Das Ziel, die Nachteile der verschiedenen Technologien aufzeigen und die Entwickler im Silicon Valley dafür sensibilisieren. Außerdem plant sie eine millionenschwere Werbekampagne. McNamee, der ehemalige Facebook-Investor und Zuckerberg-Mentor, fordert von dem Netzwerk, sein Geschäftsmodell zu ändern. Statt sich über Anzeigen zu finanzieren, solle es ein Abo-Modell einführen.